Father, we pray, bless these words. Vater, wir beten, segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Are you ready to slay your Goliath? Bist du bereit, deinen Goliath niederzuschlagen? David was relaxing with the sheep. David hat sich entspannt bei den Schafen. He occasionally killed a lion or a bear. Hin und wieder hat er mal einen Löwen oder einen Bären erschlagen. But he was ready. Aber er war bereit. And when the time came, God got him. Als die Zeit kam, hat Gott ihn genommen. There was no stress in David's life. Es gab keinen Stress in Davids Leben. He wasn't striving to be at the battle. Er hat sich nicht dazu bemüht, irgendwie beim Kampf teilzunehmen. He wasn't saying, I'm the man, somebody send me. Er hat nicht gesagt, hey, ich bin der Mann, ich bin bereit, sendet mich. He just was doing what God wanted him to do. Er hat einfach nur das gemacht, was Gott wollte, dass er tun soll. He was preoccupied with the obvious. Er war mit den offensichtlichen Dingen beschäftigt. And as he was preoccupied, he was honing his skills. Und während er beschäftigt war, hat er seine Fähigkeiten trainiert. Yeah, exactly. So, my life verse, Isaiah 14:27. Mein Lebensvers, Jesaja 14:27. Nothing can frustrate God's plan. Nichts kann Gottes Pläne zunichte machen. The only thing that can. Das Einzige, was es kann. Nothing outside of myself. Nichts außerhalb von mir selbst. But I can frustrate it. I'm the only one who can frustrate it. Aber ich bin der Einzige, der sie zunichte machen kann. Not even the devil can frustrate God's plan for my life. Nicht einmal der Teufel kann Gottes Pläne für mein Leben zunichte machen. Because everything God will work to the good. Weil alle Dinge werden durch Gott zum Guten wirken. But the apostles, they warn us about frustrating God's grace in our lives. Aber die Apostel, die warnen uns, dass wir Gottes Gnade in unserem Leben zunichte machen. Let's go to slide one. Jesus said in John 14:18. Jesus sagt in Johannes 14 Vers 18. I will not leave you as orphans. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. I will come to you. Ich komme zu euch. Because I live, you will live also. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. But I will not leave you as orphans. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. And this orphan spirit und dieser Geist des Waisenkindes frustrates our life more than anything. Macht unser Leben zunichte mehr als alles andere. An orphan spirit means I live my Christian life as though my Father in heaven doesn't care for me. Mein christliches Leben in diesem Waisenkindgeist zu leben ist so, dass ich so lebe, als ob mein Vater im Himmel sich nicht um mich kümmert. So even though I pray, obwohl ich bete, I believe in God, und an Gott glaube, I worship Jesus, und Jesus anbete, but my daily life I live as though God doesn't care. Verbringe ich mein tägliches Leben so, als ob Gott sich nicht um mich kümmert. Go to the next slide. Do not love the world, nor the things or that which is in the world. Johannes 2,15. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Is not operating in him. Sie wirkt nicht in ihm. Which means he's living like an orphan. Was bedeutet, er lebt so wie ein Waisenkind. If I give my heart over to the world, wenn ich mein Herz der Welt gebe, which is, I will take care of myself, was bedeutet, ich kümmere mich oder sorge mich um and mich selbst, I will meet my needs, und ich werde meine Bedürfnisse befriedigen, of wanting to be somebody, ich werde jemand sein, wanting to have something, ich möchte etwas haben, wanting to experience something, oder etwas erleben, I will do it myself. Aber ich mach's für mich selbst. The world is a community of people who want their portion now. Und die Welt ist die Gemeinschaft der Menschen, die ihren Anteil jetzt haben wollen. And they do not trust in a heavenly Father to give them their portion in his time. Und sie vertrauen nicht an ihrem himmlischen Vater, dass er ihnen ihren Anteil zu seiner Zeit gibt. So many times we're so close to the Father giving us something. Und oft sind wir so knapp davor, dass der Vater uns was gibt. And then we go our way. Und dann gehen wir aber unseren eigenen Weg. It's like I've always seen it like I'm on the Autobahn. I'm on the highway. Ich sehe es immer so, als ob ich auf der Autobahn fahre. Whatever God puts on the highway is mine. Just take it. Und was immer Gott auf die Autobahn setzt, gehört mir. If my great aunt gives me a Mercedes, praise the Lord. Wenn meine Großtante mir einen Mercedes gibt, dann preise ich den Herrn. But I'm not going to take an exit. Aber ich nehme nicht die Ausfahrt. To go find something. Um irgendetwas zu finden. Because coming back on the Autobahn is not as easy as getting off. Weil wieder auf die Autobahn zurückzukommen ist nicht so einfach wie von ihr wegzufahren. Also wenn es Restaurants auf der Autobahn gibt, dann fahr rechts ran und habe eine gute Zeit. But it's when we decide to exit, aber wenn wir uns entschließen, rauszufahren, wegzufahren, to meet our own needs, um unsere eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, independent of our Father, unabhängig von unserem Vater, then we are loving the world. Dann lieben wir die Welt. We are becoming part of the community that wants their portion now. Und wir werden Teil der Gesellschaft, die ihren Anteil jetzt haben will. I had a friend when I first got saved. Als ich errettet wurde, hatte ich diesen Freund. And he said to me, Rob, I led him to the Lord. Und ich habe ihn sogar zum Herrn geführt. And he said to me, he asked me to do something with him. Und hat mich gebeten, etwas mit ihm zu machen. Something that took a few months. Etwas, was ein paar Monate Zeit gebraucht hat. And I answered him. I said, "Let me pray about it." Und ich habe ihm gesagt dazu, lass mich zuerst dafür beten. And when I said, "Let me pray about it," und als ich gesagt habe, lass mich darüber beten, so angry. Da wurde so zornig. And he said, "You see, Rob, this is what I don't want." Und gesagt, siehst du, Rob, das ist es, was ich nicht haben will. Why do you have to pray about it? Warum musst du erst darüber beten? I don't want to live like that. Ich möchte so nicht leben. And he was saying that as a believer. Und hat das als Gläubiger gesagt. Love not the world. Liebe nicht die Welt. Now watch, slide 3. To the pure, all things are pure. Titus 1,15. Den Reinen ist alles rein. Wir wiederholen das, was letzte Woche gepredigt wurde. Das ist so kraftvoll. Den Reinen ist alles rein. Es ist nicht rote oder blaue Lichter, die weltlich sind. Es ist nicht die Kleidung, die ich trage, die weltlich ist. Es ist da, wo ich meinen Anteil haben will. Ein Mann, in living in a tribe in Africa with absolutely nothing. Ein Mann, der unter einem Stamm in Afrika lebt mit gar nichts, can be 1,000 times more worldly. Kann 1,000-mal weltlicher sein than a rich Christian living in Vienna. Als ein reicher Christ, der in Wien lebt. It all depends where you want your portion. Es ist die Frage, wo willst du, dass dein Anteil ist? To the pure, all things are pure. Dem Reinen ist alles rein. I can be driving a bicycle. Ich kann mit dem Fahrrad fahren. And be completely worldly, und absolut weltlich sein, because I don't want to get a car because that's the things of the world. Weil ich eben kein Auto haben will, weil das gehört zu den Dingen der Welt. I was in Pennsylvania once, and we went to this kind of a historic thing. Wir waren mal in Pennsylvania und haben uns da so eine historische Gegend angeschaut. I don't want to mention what it was, but the tour guide said to us, these people are like. How can you say it without saying something bad? These people are separatists or something. Yeah. Also der Reiseführer, der uns dann damals erzählt, ja, diese Leute, die hier leben, die sind irgendwie so also Separatisten. Also yeah, so you can't take a picture. Du darfst kein Bild von ihnen because machen. That's the world. Weil das ist die Welt. They're not of the world. Die gehören nicht zur Welt. So they're not into automobiles or they're not into cameras, anything. They also, haben keine Autos, die haben keine Kameras. They have nothing of the world. Sie haben nichts von der Welt. So, okay, no camera. Okay, keine Kamera. Sei vorsichtig. And, oh, wow, a horse, a cow. Oh, ein Pferd, eine Kuh, wow. Wow, a lady with no makeup. Eine okay. Frau ohne Make-up. Ooh, wow, wow, this is... not of the world. Das ist wirklich nicht von der Welt. So we went into the store, you know, they had a little shop, and we wanted to buy a few things. Wir wollten ein paar Sachen einkaufen gehen und gingen in das Geschäft hinein. So we came to the counter to pay. Und ich ging dann zur Kasse, um zu zahlen. And they had a cash register, a machine. Und sie hatten so eine Kassamaschine. Ching, ching, ching. And I said to the tour guide. Und ich habe zum Reiseführer gesagt. What about the cash register? Was ist mit dieser Kasse, die da steht? Isn't that of the world? Gehört das nicht auch zur Welt? And he said no. Nein, because it runs by a battery. Nein, weil das wird nur durch die Batterie betrieben. Only that which is plugged into the wall is of the world. Nur die Dinge, die in die Wand, also die in die Steckdose gesteckt and werden, ist von der Welt. Absolutely their reasoning. Absolutely. Und das war ihre Begründung. If it's plugged into the wall, it's the world. If it's a battery, it's okay. Also wenn du es in die Steckdose stecken musst, gehört es zur Welt. Wenn es durch die Batterie betrieben wirst, ist es in Ordnung. Could you imagine how confused their kids are growing up? What is the world? What's not the world? Kannst du dir vorstellen, wie verwirrend das sein muss für ihre Kinder, wenn sie da denken, was gehört zur Welt und was nicht? To the pure, all things are pure. Den Reinen ist alles rein. But to those who are defiled. Den Befleckten aber. Defiled means your heart is in this world. Befleckt zu sein bedeutet, dass dein Herz in dieser Welt ist. I want my portion now. Ich möchte meinen Anteil jetzt Nobody's haben. Keep it from me. Niemand wird es mir vorenthalten. I will trust myself for and I know what I want. und ich vertraue nur mir selbst dafür und ich weiß genau, was ich haben will. If that's your attitude, then nothing is pure. Wenn das deine Einstellung ist, dann ist dir nichts rein. Nothing, even nichts. The thing that seems to be so pure is not pure. Und selbst die Dinge, die so rein erscheinen, sind für dich nicht rein. Even your Bible then to you is not pure. Selbst deine Bibel ist für dich dann nicht rein. Because the way you read it is to use it for yourself. Weil die Art und Weise, wie du sie liest, ist nur für dich selbst. John 12, 43. The Pharisees loved the praises of men more than the praises of God. Die Pharisäer liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. There's nothing wrong with enjoying the praises of men. Es ist nichts Falsches daran, die Ehre von den Menschen gern zu haben und sich darüber zu freuen. That work in the Jesus March, nach all dieser Arbeit im Jesusmarsch. It was nice for someone to say thank you. That was great. Da war's nett zu hören von jemandem. Hey, danke, das war großartig. Really liked your banners. Mir haben deine Schilder super gefallen. Well, thank you. Danke wirklich. But if I want that more than the praise of God. Aber wenn ich das mehr will als die Ehre bei Gott. And if I'm not willing to allow God to add that. Und wenn ich nicht zulasse, dass Gott da hinzufügt. Of course I want people who love God to be happy with what we do. Natürlich will ich, dass die Menschen, die Gott lieben, glücklich darüber sind über die Dinge, die wir tun. You don't want people to come in and say, I hate this church, I hate this church. Ich will nicht, dass Leute in diese Gemeinde kommen und sich denken, ich hasse diese Gemeinde. Oh, thank you, because I love God's praise and not men's. Oh, danke, weil mir ist Gottes Ehre wichtiger als die Ehre von Menschen. We appreciate when people are thankful. Wir schätzen es, wenn Menschen dankbar sind. But we will not sacrifice God's praise for that. Aber wir werden nicht Gottes Ehre oder Gottes Dankbarkeit dafür opfern. For all these things the nations of the world seek eagerly. Denn nach diesem allen trachten die Nationen der Welt. But your Father knows that you need these things. Euer Vater aber weiß, dass ihr dies benötigt. So principle number one in breaking the orphan spirit. Das Prinzip Nummer eins, uns darum geht, diesen Geist des Waisenkindes zu brechen. The orphan spirit tries to invade all of our hearts. Dieser Waisenkindgeist probiert, alle Bereiche unseres Herzens einzunehmen. We start to take things in our own hands. Er bewirkt, dass wir Dinge in unsere eigene Hand nehmen. We don't think that God cares. Wir glauben nicht dran, dass Gott sich um uns kümmert. I guess I've got to do this. Also schätze ich, dass ich das machen muss. I mean, I know I have a father. I know that. Ich meine, ich weiß, dass ich einen Vater habe. I know the Bible. Ich kenne die Bibel. Yeah, but you're not living it. Ja, aber du lebst nicht so. You're not living out your life as though your father cares. Du lebst dein Leben nicht so, als ob der Vater sich um dich kümmert. So number one, God knows our needs. Nummer eins, Gott kennt unsere Bedürfnisse. He's very, very aware of what we need. Er ist sich dessen sehr bewusst, was wir benötigen. And number two, he's very eager to meet those needs. Und Nummer zwei, er strebt danach, dass er diese Bedürfnisse für uns erfüllt. Just like we are for our kids. Genauso wie wir es bei unseren Kindern machen. We want to meet their needs. We want to give them presents at Christmas. Wir wollen ihre Bedürfnisse begegnen. Wir wollen ihnen zu Weihnachten Geschenke geben. Number one, God knows what we need. Nummer eins, Gott weiß, was wir benötigen. Let's go a little further. Now watch this. Matthew 6. Beware of practicing your righteousness before men to be noticed. Also Matthäus 6, 1. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt. This is what it means to be worldly. Das heißt, weltlich zu sein. It doesn't matter what kind of church you go to. Das spielt keine Rolle, in welche Gemeinde du gehst. In terms of a style. Im Sinne eines gewissen Stils, den du bevorzugst. It doesn't matter how big your Bible is or what color it is. Ist egal, wie groß deine Bibel ist oder welche Farbe sie hat. It all depends on what is your motive. Es geht nur darum, was ist dein Motiv. You can do the most noble thing. Du kannst die aller ehrenwerteste Sache tun. You can spend the next 50 years in Africa. Die nächsten 50 Jahre in Afrika verbringen. In einem Waisenhaus. Working 14 hours a day to serve those kids. Und 14 Stunden täglich arbeiten, um diesen Kindern dort zu dienen. And if the only reason you did it was to be noticed by people back in Austria. Wenn aber dein einziges Motiv war, dass du von den Menschen, die in Wien, Österreich sind, wahrgenommen wirst. They must all think I'm great. Die müssen alle glauben, ich bin großartig. Really doing something noble. Does everybody ich mache wirklich was Ehrenwertestes. Wisst ihr alle, was ich mache? You have no reward with your father. Dann hast du keinen Lohn bei deinem Vater. Who is in heaven. Truly I say to you, they have their reward in full. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. And that's again the dividing line between what is worldly and what is not worldly. Und noch einmal, das ist die Trennlinie zwischen dem, was weltlich ist und was nicht weltlich ist. If I don't know the difference, I'm gonna end up living in the orphan spirit. Und wenn ich diesen Unterschied nicht kenne oder nicht begreife, dann werde ich mit diesem Waisenkind-Mentalität leben. I'm gonna end up calling things the world that is not actually the world. Dann werde ich beginnen, Dinge die Welt zu nennen, die nicht zur Welt gehören. And I'm gonna start calling things. I'm just gonna mix everything up. Und ich werde alles durcheinander bringen. Okay, next verse. What is now we mentioned this James 4:1. What is the source of quarrels and conflicts among you? Also haben wir schon mal gelesen Jakobus 4:1. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Is not the source your lust that wage war in your members? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? But today we're going to go further with this. Next verse. Your lust, you lust and do not have, you commit murder. So you commit murder. You are envious and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. Nächster Vers. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. So this is the orphan spirit. Und das ist dieser Waisenkindgeist. I want, I don't have, so I fight for it. Ich habe es nicht und deswegen kämpfe ich dafür. I'm envious and I still don't get it. Ich bin neidisch, aber hab's immer noch nicht. So I'm gonna commit character murder. I'm gonna assassinate someone's character. Deswegen werde ich den Charakter von jemandem bloßstellen oder ermorden. And James says you actually don't have because you have not asked God. Und in Jakobus heißt es, ihr habt nichts, weil ihr Gott nicht darum bittet. We don't ask God. Wir bitten Gott nicht. And for some reason we don't think that God is interested, and we'll get into that. Und aus irgendeinem Grund denken wir manchmal, dass Gott da kein Interesse hat. Watch. Verse 3. You ask and do not receive because you ask with wrong motives. In Vers 3, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet oder mit den falschen Motiven. We have the younger brother and the older brother. Wir haben den jüngeren Bruder und den älteren Bruder. The younger brother goes his way and takes control of everything himself. Der jüngere Bruder zieht seines Weges und probiert alle Dinge zu kontrollieren. And the older brother has wrong motives. Und der ältere Bruder, der hat die falschen Motive. He is doing what is right for the wrong reason. Er macht die Dinge, die richtig sind, aber aus den falschen Gründen. His sin is why he is doing right. Seine Sünde ist, warum er die Dinge richtig macht. So now I'm asking God, but I'm asking with wrong motives and I'm still not getting anything. Und jetzt bitte ich Gott aber aus den falschen Gründen oder aus dem falschen Motiv und ich bekomme immer noch nichts. And this is just what's the word? Confirming my sense of being an orphan. Und das bestätigt oder bekräftigt noch mein Wissen, dass ich nur eine Waise bin, ein Waisenkind bin. God is not interested in me. Gott hat kein Interesse an mir. He's not answering my prayer. Er beantwortet mein Gebet nicht. Because the world is still entrenched in your heart. Weil die Welt wirklich noch in deinem Herzen sitzt. If I gave you that woman or that guy, wenn ich dir diese Frau oder diesen Mann gebe, I mean, you are so worldly inside, you would just ruin her Christian life. Du bist so weltlich in dir drinnen, du wirst einfach ihr christliches Leben ruinieren. I'm not going to answer that prayer. Ich werde dieses Gebet jetzt nicht beantworten. I'm not going to give you that. Ich werde dir das nicht geben. Because it will just hurt you. Weil es dich nur verletzen wird. A little further now. Now watch this. You adulteresses. Ein bisschen weiter, ihr Ehebrecherinnen. James is so concerned about their circumstance. Jakobus ist so besorgt wegen diesen Umständen. Because our orphan spirit will move. Weil dieser Waisenkindgeist, der wird sich bewegen. It will move into codependency. Er führt uns in diese gegenseitige Abhängigkeit. It will move into spiritual adultery. Und in geistlichen Ehebruch. An orphan spirit oftentimes becomes codependency. Dieser Waisenkindgeist wird sehr oft zu so einer gegenseitigen Abhängigkeit. Codependency is when I make somebody God in my life. Diese gegenseitige Abhängigkeit bedeutet, dass ich jemand anderen zu meinem Gott in meinem Leben mache. Or I become God in someone's life. Oder ich werde zum Gott in dem Leben von jemand anderem. There's the abuser and there's the victim. Da ist der Mensch, der missbraucht, und da ist dann das Opfer. And they both find their identity in this relationship. Und sie finden beide ihre Identität in dieser Beziehung. You give me affection and I'll make decisions for you. Wenn du mir Zuneigung schenkst, dann treffe ich die Entscheidungen für okay. dich. Okay, so you make my decisions. Okay, du triffst meine Entscheidungen. What is God's will? Was ist Gottes Wille? And suddenly you have an idol in your life. Und auf einmal hast du einen Götzen in deinem Leben. You have allowed someone to take God's place. Du hast jemanden erlaubt, dass er Gottes Platz in deinem Leben einnimmt. We have to be so careful when we counsel people. Und deswegen müssen wir so vorsichtig dabei sein, wenn wir anderen Leuten Ratschläge geben. To always direct them to the Lord. Dass wir sie immer zu Gott hinweisen, hinführen. Can you help me? I'm a new Christian. Kannst du mir helfen? Ich bin ein neuer Christ. I've got this family situation. I don't know what to do. Und ich habe dieses Familienproblem. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Well, this is what I would do if I was you. Naja, wenn ich du wäre, würde ich das machen. Falsch. That is the wrong answer. Das ist die falsche Antwort. You always start with what is the Lord showing you. Die richtige Antwort ist immer, was zeigt dir der Herr? We always bring them to the Lord. Wir führen sie immer zum Herrn. Have you prayed about it? Hast du schon darüber gebetet? Can I pray with you about it? Darf ich mit dir darüber beten? The Lord is the one who has the solution. Der Herr ist derjenige, der die Lösung dafür hat. We are always pulling them out of worldliness and to their heavenly Father. Sie ziehen sie immer aus der Welt hinaus, also aus der Weltlichkeit hinaus und bringen sie es vor dem Vater. When we take the liberty to accidentally play God in someone's life. Wenn wir uns die Freiheit nehmen, um unbeabsichtigt Gott in dem Leben von jemand anderem zu spielen. Even with the best intention. Selbst vielleicht mit der besten Intention, also mit der besten Absicht. It will always bite us. Das wird uns immer zurückfallen, also beißen. Because that person will come back and blame you. Weil die Person wird dann zu dir zurückkommen und dich verantwortlich machen. You told me this, you advised me that. Du hast mir das gesagt und du hast mir diesen Rat gegeben. Which is the number one characteristic of codependency. Das ist die Nummer eins Charakteristik der gegenseitigen Abhängigkeit. Codependent people always blame other people. Gegenseitig abhängige Menschen schieben immer die Schuld anderen Menschen because zu. Because they don't want to take responsibility. Weil sie keine Verantwortung übernehmen wollen. Can you tell me what I should do? Kannst du mir sagen, was ich tun soll? No. You take responsibility. Nein, du übernimmst die Verantwortung. But the Lord doesn't answer me. Aber der Herr antwortet mir nicht. Why? Warum? Did you ask him why? Fragst du ihn warum? Did you search your heart? Hast du dein Herz durchforscht? Did you pray about it? Hast du darüber gebetet? Are you reading your Bible? Liest du deine Bibel? Is God speaking to you? Spricht Gott zu dir? You take responsibility for your life. Du übernimmst die Verantwortung für dein Leben. So an orphan spirit is always looking to latch on to something. Also der Geist des weißen Kindes probiert sich immer auf jemanden zu fokussieren. Because they feel so alone and so uncared for. Weil er fühlt sich so allein und fühlt sich, dass sich keiner um ihn kümmert. Because they don't have the sense that their Father in heaven deeply, deeply, deeply cares for them. Weil sie spüren nicht, dass ihr Vater im Himmel sich wirklich, wirklich, wirklich um sie kümmert oder and um sie sorgt. There are a lot of Christians who are willing to step into a codependent relationship. Und es gibt viele Christen, die willens sind, in diese gegenseitig abhängige Beziehung einzugehen. Somebody wants me to take control of their life, sure. Und jemand denkt, okay, jemand will, dass ich die Kontrolle über ihr Leben nehme, dann sicher. Mach das und dann das und dann das. Don't do that. Das nicht, nein, aber das wieder. Don't buy that car. What do you nein, want that kauf dir nicht dieses Auto. That's the kind of car you want. Das ist das Auto, das du haben willst. You don't want a motorcycle. Du brauchst kein Motorrad. You want a bicycle. Get a bicycle. Nimm ein Fahrrad. Kauf suddenly ein Fahrrad. You're just controlling their whole life. Und auf einmal kontrollierst du ihr ganzes Leben. Which gives you a sense of identity. Und es gibt dir auf einmal dieses Gefühl der Identität. But it's a false identity. Aber es ist eine falsche Identität. Oh, go back to this. You adulterers. Do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? So the orphan spirit has gone now into adultery. Also dieser Waisenkindgeist, da geht es dann in den Ehebruch hinein. I am in an intimate relationship. Ich bin in dieser intimen Beziehung. With envy and anger. Mit Neid und selfishness. It's just consuming me. Und Selbstsucht und es konsumiert mich. Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. How can I live for myself? Wie kann ich für mich selbst leben? And represent Jesus. Und Jesus repräsentieren. Who gave everything for us. Der alles für uns gegeben hat. Next verse. But he gives more grace. Vers 6. Er gibt aber desto größere Gnade. And the Greek says, as I speak. Und im Griechischen heißt es dann, während ich rede. And at this very moment. Und zu diesem Zeitpunkt. As I speak. Während ich rede. Grace is available. Ist die Gnade verfügbar. Therefore it says, God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Watch. Submit therefore to God. Vers 7. Unterwerft euch nun Gott. How can I submit myself to God? Wie kann ich mich Gott unterwerfen? Number one, be in his word. Nummer 1, verbringt Zeit in seinem Wort. Number two, spend time with people who are mature in the Lord. Nummer zwei, verbringe Zeit mit Menschen, die schon reif sind im Herrn. Get counsel from people. Hol dir Rat von solchen Menschen. Not what I should do. Nicht darüber, was ich tun soll. But what does the Lord say? Sondern was sagt der Herr darüber? Get biblical counsel. Hol dir biblischen Rat. Number three. Nummer drei. Trust myself to the Holy Spirit. Vertrau dich selbst dem Heiligen Geist an. To guide my life. Damit er mein Leben leitet oder führt. Colossians 3:15. Kolosser 3:15. The Holy Spirit will umpire your life. Der Heilige Geist wird dein Leben dirigieren. And submit myself to the providence of God. Und unterwirf dich der Fürsorge oder Vorsorge von Gott. Yeah. So number one, the authority of his word. Nummer eins, die Autorität seines Wortes. Number two, the authority of mature believers. Nummer zwei, die Autorität von reifen Gläubigen. Number three, the authority of the Holy Spirit. Nummer drei, die Autorität des Heiligen Geistes. The authority of God's providence. Nummer vier, Gottes Fürsorge oder Vorsorge. Give it to God. Gib es Gott. We commit it to God. Gib es Gott Lord, hin. Lord, I don't have the money to finish the cellar. Gott, ich habe nicht das Geld, um den Keller fertigzustellen. If I did, I would use it. Wenn ich es hätte, würde ich es machen. It's in your hands. Ich lege es in deine Hände. Take it. It's in your hands. Nimm es. Es liegt in deinen Händen. We just commit it to providence. Wir unterstellen es deiner Vorsorge. And God can do it just like that when He wants it done. Gott kann es so machen, wenn er es machen will. We resist the devil. Wir widerstehen dem Teufel. And he will flee. Und er wird von euch fliehen. You resist the devil by resisting the lies. Du widerstehst dem Teufel, indem du dich seinen Lügen widersetzt. We always hear lies. Wir hören immer wieder Lügen. We have to get in the habit of saying that's not true. Und wir müssen uns das angewöhnen, dass wir dann sagen, nein, das ist nicht wahr. Oh, I'm so alone. Ich bin so allein. No, no, that's not true. Nein, nein, nein, das ist nicht wahr. God is with me. Gott ist mit mir. This isn't going to work. Aber wie soll das funktionieren? Oh, yes, it will. God works all things to the good. Das wird nicht funktionieren. Nein, das stimmt nicht. Gott if we resist alles, the devil, he will flee. Wenn wir dem Teufel widerstehen, wird er and fliehen. He comes in the form of lies. Und er kommt in der Form von Lügen. Now watch. Draw near to God, he will draw near to you. Also naht euch Gott und er wird sich euch nahen. A little further. Be miserable, mourn and weep. Fühlt euer so, Elend und trauert und weint. This is so powerful. Das ist so kraftvoll. Because the code, the orphan spirit that leads to spiritual adultery, weil dieser Geist des Waisenkindes, der zum geistigen Ehebruch führt, is so destructive. Der ist so zerstörend. It so destroys God's plan for my life. Und es zerstört so sehr Gottes Plan für mein Leben. That James would say, look, you people who have given yourself over to spiritual adultery. Dass Jakobus sagt, hey, passt auf, ihr habt euch dazu zum geistigen Ehebruch entschlossen. You're complaining, ihr beschwert you're euch, talking bad about people, ihr redet schlecht you're über andere slandering, Menschen, you're envious, ihr macht euch gegenseitig fertig, ihr seid neidisch. It's gonna kill you. Es wird dich umbringen. Be miserable and mourn about this. It's bad. It's bad. Fühlt euch elend und trauert. Das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich böse. If you're given over to gossip, that's bad. Wenn ihr euch dem Geschwätz hingebt, das ist wirklich schlimm. Go somewhere and cry about it. Geh irgendwo hin und wein deswegen. He says, be miserable about that stuff. That's bad. Ja, fühlt euch elend deswegen. Das ist wirklich let schlimm. Let your laughter turn into mourning and your joy to gloom. That's bad. Euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit und eure Freude it's in Niedergeschlagenheit. Das ist wirklich schlimm. It's gonna ruin your life. Es wird euer Leben ruinieren. And it's gonna rob you of all your heavenly reward. Und es wird euch von all euren himmlischen Belohnungen berauben. Humble yourself in the presence of the Lord. He will lift you up. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Now watch a couple more verses. Clothe yourself with humility toward one another. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. For God is opposed to the proud. Denn Gott widersteht den Hochmütigen. Gives grace to the humble. Den Demütigen aber gibt er Gnade. One more verse. Now watch this. 1 Peter 5:6 and 7. It says basically the same as James says. 1. Petrus 5, Verse 6 bis 7 ist im Grunde dasselbe, wie es in Jakobus sagt. Therefore humble yourself under the mighty hand of God. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. But it's the Greek is in the passive. Aber im Griechischen ist es im Passiv. Which actually means, was bedeutet? Be humbled under the mighty hand of God. Be humbled. Seid gedemütigt unter der mächtigen Hand Gottes. Stop blaming the circumstances on others. Hört auf, euch wegen den Umständen über andere zu beschweren. God is at work in your life. Gott wirkt in eurem Leben. Just relax. Entspann dich. Don't flip out. God is at work. Zuck nicht aus, sondern Gott arbeitet. Be humbled under the mighty hand of God. Und sei gedemütigt unter die mächtige Hand Gottes. The mighty hand of God is expressed through circumstances. Und die mächtige Hand Gottes, die drückt sich aus durch die Umstände. That he may exalt you at the proper time. Damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. And this is a simple act. Und das ist eine einfache Tat. He's not going to keep exalting me. He's just waiting for the time to say, now is your time. Er ist nicht immer dabei, mich zu erhöhen, sondern es kommt diese Zeit und dann erhöht er mich. Casting all your anxiety on him. Indem ihr all eure Sorge auf ihn werft. And it's not always, always, always. Und das it's ist nicht wieder was immer dauernd passiert, sondern es ist wieder eine einfache Tat. If you're really stressed out about something, wenn dir wirklich etwas Sorgen bereitet, take a pen, take a paper, nimm einen Stift und ein Blatt Papier and say, dear Father in heaven, write it out. Und schreib hin, lieber Vater im Himmel, these are the things I fear. Das sind die Dinge, vor denen ich mich fürchte. And just keep writing until you can't think of anything. Und fahr fort zu schreiben, bis dir nichts mehr einfällt. Then read it again. Dann lies es dir nochmal durch. And say, Father, und sag, Vater, all of this, all das, I am casting on you. Das gebe ich dir. With one simple act. Mit einer einfachen Then Tat. Go to the toilet. Dann geh zum Klo. And get a lighter or a match. Und nimm dir ein Streichholz mit oder ein Feuerzeug. And hold it over the toilet and burn it. Und halt es über die Klomuschel und verbrenne es. And then flush the toilet. Und dann spül's weg. And with a simple act. Mit dieser einfachen Tat. Cast your anxiety on him. Wirfst du deine Sorgen auf ihn. Because he cares for you as I speak. Denn er ist besorgt für euch, während ich rede. That's what the grammar says. As I speak. Das sagt die Grammatik aus, während At ich this rede. Moment, God is totally consumed with caring for us. In diesem Moment ist Gott absolut besorgt um euch. Und kümmert He sich um wants euch. To be our Father in the realest sense of the word. Und er möchte unser Vater sein im wahrhaftesten Sinn des Wortes. He cares about every detail of my life. Und er sorgt sich um jedes Detail deines Lebens. Now watch. Be sober. Seid nüchtern. Be alert. Und wacht. And it means start right now. Und das bedeutet, fang jetzt damit an. Your adversary, the devil, prowls around as I speak. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher, während ich rede. Like a roaring lion. Wie ein brüllender Löwe. Always seeking someone to devour with a simple act. Und ständig sucht er, wen er verschlingen kann durch eine einfache Tat. Through his lies. Durch seine Lüge. His biggest lie. Seine größte Lüge ist. Is God doesn't care. Dass Gott sich nicht um dich sorgt. God doesn't care. Gott ist es egal. It's his biggest lie. Das ist seine größte Lüge. Did God really mean that what he said? Hat Gott I don't think so. Wirklich das gemeint, was er gesagt hat? Ich glaube nicht. Can God be trusted? Kann man Gott vertrauen? I don't think so. Ich glaube nicht. This is his lie. Das sind seine And Lügen. If he gets us in this lie, und wenn er uns mit diesen Lügen überzeugt, he projects to us an orphan spirit, dann projiziert er auf uns diesen Geist des Waisenkindes. And suddenly we become very worldly minded. Und wir werden auf einmal sehr weltlich gesinnt. We become codependent or we enter into spiritual adultery. Wir werden abhängig von anderen oder wir gehen in diesen geistlichen Ehebruch. And God is weeping. Und Gott weint. Now watch this, we'll close. This verse can set me free from the orphan spirit. Und dieser Vers, der kann mich befreien von diesem Geist des Waisenkindes. Because I think the biggest reason why we don't think God cares. Ich denke, der größte Grund dafür, dass wir glauben, dass Gott sich nicht um uns sorgt, ist because we think we're not worthy of his care. Weil wir uns denken, dass wir seiner Fürsorge nicht würdig sind. And here's the closing principle. Und hier kommt das Prinzip. And I learned this a number of years ago and it set me free. Und ich habe das vor Jahren gelernt und es hat mich befreit. Watch this. God cares for me. Gott kümmert sich um mich. Not when he's pleased with me. Nicht weil er Gefallen an mir hat. God cares for me because he is love. Sondern er kümmert sich um mich, weil er Liebe ist. One of the most unbelieving generations in history. einer der ungläubigsten Generationen in der ganzen Geschichte. Was the generation that came through the Red Sea. Ist die Generation, die durch das Rote Meer marschiert ist. All they did was complain. All they did was complain. Alles, was sie getan haben, war sich zu beschweren. We want to go back to Egypt. There's no onions here. Wir wollen zurück nach Ägypten. Es gibt hier keine Zwiebeln. Where are we going? What's this manna? Wo gehen wir hin? Was ist dieses Manna? I don't like honey. Ich mag keinen Honig. All they did was complain. Sie haben sich nur beschwert. They were 14 days from the promised land and all they did was complain. Sie haben nur 14 Tage gebraucht zum verheißenen Land God und sie haben sich nur so, beschwert. It says he was so displeased with them. Und Gott hatte so ein Missfallen an ihnen. In Hebrews 3 he was so displeased. In Hebräer 3 er hatte so ein Missfallen that an he ihnen. Swore in his anger. Dass er sich im Zorn geschworen that hat. This generation would never see the promised land. Dass diese Generation niemals das verheißene Land betreten wird. He kept them in the wilderness for 40 years. Und er behielt sie in der Wildnis für 40 Jahre. But look what it says. These 40 years the Lord your God has been with you. Diese 40 Jahre ist der Herr dein Gott mit dir gewesen. And you have not lacked a thing. Es hat dir an nichts gemangelt. And he's talking to the most unbelieving, rebellious, disobedient generation maybe in Israel's history. Und er redet zu dieser am meisten rebellischen, ungehorsamen Generation in der gesamten Geschichte Israels. And he took care of every one of their needs. Und er hat jede ihrer Nöte hat er erfüllt. If my relationship to my Father in heaven is based on whether I'm pleasing or not. Wenn meine Beziehung zum Vater darauf basiert, ob ich ihm wohlgefalle oder nicht, I've completely missed the mark. Dann habe ich mein Ziel verfehlt. I'm already destined to be worldly. Dann bin ich schon dazu bestimmt, weltlich zu sein. I'm already in an orphan spirit. Dann bin ich schon in diesem Geist des Waisenkindes. God will care for me in my worst estate. Gott wird sich auch um mich kümmern, wenn ich in meinem schlimmsten Zustand bin. There was a guy, I'll just close. There was a guy who I baptized in the Danube. Da gab es diesen Mann, den ich in der Donau getauft habe. 28 years ago. Vor 28 Jahren. I did not see him for the longest time. Und ich habe ihn für lange Zeit nicht mehr gesehen. He went to America. Er ging nach Amerika. I was wondering, where did he go? Und ich habe mich nur gefragt, wo er hingegangen Never ist. Heard a word from him. Ich habe nie ein Wort von ihm gehört. Last year, letztes Jahr, this guy comes walking down the aisle, kommt er diesen Gang entlang and says to me, und sagt zu mir, do you remember me? Erinnerst du dich an mich? I said, absolutely. Und ich sage, ja, unbedingt. Where have you been? Wo warst du? I've been in America. Ich war in Amerika. I said, how did it go? Und ich habe gefragt, wie ist es dir gegangen? He says, I just got out of prison. Er sagt, ich bin gerade aus dem Gefängnis rausgekommen. Armed robbery with intent to kill. Ich war einen bewaffneten Raubüberfall mit Tötungsabsicht begangen. Was given 30 years in high security prison. Ich war 30 Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis. As a Christian. Als Christ. And you know what he said? Und wisst ihr, was er gesagt hat? God changed my life. Gott hat mein Leben verändert. Changed my whole life. Er hat mein ganzes Leben verändert. Now he went from criminal to evangelist. Er wurde vom Kriminellen zum Evangelisten. I could hardly recognize him because he was so broken. Und ich habe ihn fast nicht mehr erkannt, weil er so gebrochen and war. And so sweet. Und so süß. And he made his bed in hell. Und er hat sein Bett schon in der Hölle vorbereitet. And God was waiting for him there. Aber Gott hat dort auf ihn gewartet. You cannot escape the care of God. Du kannst dieser Fürsorge von Gott nicht entkommen. That's principle number one. Principle two. Das ist Prinzip Nummer eins. Prinzip Nummer zwei. God will not lift you up. Gott wird dich nicht hochheben. To where he wants you to be. Zu dem, wo er will, dass du es bist. Until we begin to please him. Bis du beginnst, damit ihm zu gefallen. He will care for me. Er wird sich um dich kümmern. But what is God planned for me? Aber was Gottes Plan betrifft, he will reveal it to me as I begin to humble myself before him. Wird er in mir erst offenbaren, wenn ich damit beginne, mich vor ihm zu demütigen. Which means I can live my whole life. Das bedeutet, ich kann mein ganzes Leben damit God will verbringen. Care for me. Gott wird sich um mich kümmern. With everything I need. Mit allem, was ich benötige. And yet, aber doch, I didn't fulfill his plan for my life. Habe ich seinen Plan für mein Leben nicht erfüllt. Because what pleases him more than anything. Weil was ihm mehr gefällt als alles andere, is when we humble ourselves before him. Ist, wenn wir uns vor ihm demütigen. Amen. Amen. So, let's have the Lord's Supper. Nehmen wir das Abendmahl des Herrn ein. And let's believe. Und lass uns daran glauben, heute, whatever your circumstance is, was auch immer deine Umstände sind, God cares for you. Dass Gott sich um dich kümmert. And if we humble ourselves before him, und wenn wir uns vor ihm demütigen, he will begin to lift us up, dann wird er damit beginnen, uns hochzuheben, out of any circumstance that we are in. Aus jeder Situation, in der wir uns befinden. Okay. Maybe you're here this morning, you've never given your life to Jesus. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast dein Leben niemals Jesus gegeben. If you die, where will you go? Wenn sie heute sterben, wo werden sie hingehen? Do you know Jesus personally? Kennen sie Jesus persönlich? Do you sense his peace, his joy? Spüren sie seinen Frieden und seine Freude? Do you sense the freedom of forgiveness? Spüren sie die Freiheit der Vergebung? Pray a simple prayer with me. Beten sie ein einfaches Gebet mit mir. Jesus, come into my life. Komm in mein Leben. Can you say that? Können Sie das sprechen? Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Cleanse me. Reinige mich. Cleanse me of an orphan spirit. Reinige mich von diesem Geist des Waisenkindes. I want to give you my life. Ich möchte dir mein Leben geben. Jesus, come into my life. Komm in mein Leben. And for the church this morning. Und für die Gemeinde heute Morgen. How much of your life do you have in control? Wie viel von deinem Leben hast du die, also wie viel von deinem Leben hast du in Kontrolle? How well do you know your father? Wie gut kennst du deinen Vater? As caring for every detail of your life. Dass er sich um jedes Detail deines Lebens sorgt. Father, I pray this morning for our church. Vater, ich bitte heute Morgen für deine Gemeinde. I pray that you would show us and break the spirit, the orphan spirit. Und ich bitte dich, dass du uns das zeigst und dass du diesen Geist des Waisenkindes brichst. Or spiritual adultery. Oder geistlichen Ehebruch. Or codependency. Gegenseitige Abhängigkeit. Anything that has taken your place in our life. Alles, was deinen Platz in unserem Leben einnimmt. And I pray that you would deeply instill in our hearts. Und ich bete, dass du tief in unserer Herzen. Through the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. That you care for us. Dass uns das Wissen gibst, dass du dich um uns sorgst. That you really, really, really, really care for us. Dass du dich wirklich, wirklich, wirklich um uns sorgst. No matter what. Egal was. We want to trust you. Wir wollen dir vertrauen. For whatever we need. Für alles, was wir benötigen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Let's go up and take the bread. Stehen wir auf und holen uns das Brot. And the wine. Und den Wein. And we'll come back and we'll pray. Und wir kommen dann zurück und beten gemeinsam. Father in heaven, we thank you. Vater im Himmel, wir danken dir. For being our Father. Dafür, dass du unser Vater bist. And that you have a plan for our life. Dass du einen Plan für unser Leben Nothing hast. Can frustrate that plan. Und dass nichts diesen Plan zunichte machen kann. Except ourselves. Außer uns selbst. And our unbelief toward it. Und unser Unglaube ihm gegenüber. And Lord, with all that you're doing in this country. Und Herr, mit all den Dingen, die du in diesem Land tust, with the great success of the Jesus March, diesem großen Erfolg des Jesus-Marsches, and all the brothers and sisters that we see now, und all diese Brüder und Schwestern, die wir jetzt sehen, and all the joy that we have, und all diese Freude, die wir haben, we all want to step up, wollen wir hervortreten, and be ready to be used by you, und bereit sein, von dir verwendet zu werden. And I just pray today, und ich bete heute, as we take the bread, wenn wir jetzt das Brot einnehmen. Lord, you were broken for us. Herr, du wurdest für uns gebrochen. You said, not my will, but thy will be done, Father. Du hast gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille, Vater. And so that's my prayer this morning. Das ist mein Gebet heute Morgen. Father, not our will, but your will be done. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Deliver us, Lord. Befreie uns, Herr. From a spirit that thinks you don't care. Von dem Geist, der uns einflüstert, dass du dich nicht um uns sorgst. We just want to entrust our heart to you. Wir wollen unsere Herzen dir anvertrauen. With a simple act this morning. Mit dieser einfachen Handlung heute Morgen. Jesus, forgive us. Jesus, vergib uns. Cleanse us. Reinige uns. Cleanse us of anything that's not from you. Reinige uns von all den Dingen, die nicht von dir sind. Cleanse us of the worries of the world. Reinige uns von den Sorgen dieser Welt. Competing with my neighbor. Dass ich im Wettkampf bin mit meinem Nachbarn. Of jealousy towards someone else's car. Mit der Eifersucht über das Auto von jemand anderem. Or spouse, or oder bei meinem Ehepartner, or success, oder beim Erfolg, or anything, irgendetwas. We just come before you. Wir kommen vor dich, Father in heaven, Vater im Himmel. Cleanse us. Reinige uns. Cleanse us. Reinige uns. That my will be thy will. Dass mein Wille auch dein Wille sei. In your will, my will. Und dein Wille, mein Wille. I want to be one with you. Wir möchten eins mit dir sein. Take a moment before the Lord. Nimm den Moment Zeit vor dem Herrn. Jesus, thank you. Jesus. I want your plan. Ich möchte deinen Plan. Please. Bitte. I humble myself before you. Ich demütige mich vor dir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Jesus, we thank you for shedding your blood on the cross to pay the full price for our sin. Jesus, wir danken dir dafür, dass du dein Blut am Kreuz vergossen hast, um für die ganze Sünde zu bezahlen. And by receiving your forgiveness, we are made righteous. Und indem wir deine Vergebung empfangen, werden wir gerecht gemacht. And God sees us just as righteous as his own son, Jesus. Und Gott sieht uns genauso gerecht wie seinen eigenen Sohn, Jesus. We thank you for the cleansing power of your blood. Wir danken dir für die reinigende Kraft deines Blutes. And I just sense that there are people here today that need to cast down some idols. Und ich fühle, dass Menschen heute hier sind, die ein paar Götzen niederwerfen müssen. An idol is something that takes all your thought, all your energy. Eine Götze ist etwas, die all deine Gedanken in Anspruch nimmt und dir deine ganze Energie stiehlt. An idol can be worry. Eine Götze kann auch Sorge sein. An idol can be a relationship. Eine Götze kann auch eine Beziehung sein. An idol can be gossip. Eine Götze kann auch Geschwätz sein. And right now, whatever the Holy Spirit has put light on. Und worauf auch immer der Heilige Geist jetzt das Licht gerichtet hat. There's no condemnation. Es gibt keine Verdammnis. But there's confession. Aber Bekenntnis. And we confess and we want to lay down that idol. Und wir bekennen und wir möchten diese Götze niederwerfen. And Jesus, we want you to take first place. Und Jesus, wir wollen, dass du den ersten Platz einnimmst. In our lives. In unserem Leben. Be the center. Sei du das Zentrum. Thank you that you care for us. Danke, dass du dich um uns sorgst. And that you love us. Dass du uns liebst. And that there is no condemnation. Und dass es keine Verdammung gibt. Thank you for taking our guilt. Danke, dass du unsere Schuld nimmst. And giving us a robe of righteousness in its place. Ein Gewand der Gerechtigkeit gibst stattdessen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.